ARD. Brüder von Hilary Mantel. Hörspielserie von Walter Adler. Teil 26. 4. und 5. April 1794. Paris, 15. Germinal, 4. April 1794. Der dritte Tag des Prozesses gegen die Dantonisten. Wo sind meine Zeugen? Über Zeugen entscheidet der Ausschuss, Danton. Der Ausschuss? Was hat der Ausschuss damit zu tun? Ich habe ein Recht auf Zeugen. Wenn Sie meine Zeugen nicht vorgeladen haben, werde ich meine Verteidigungsrede fortsetzen. Aber Ihre Mitangeklagten müssen auch gehört werden. Ach ja. Danton schaut zu ihnen hinüber. Fabre liegt im Sterben. Ich ermahne Sie, Danton. Und ob ihm die Guillotine den Hals durchtrennen wird, bevor in seiner Brust etwas zerreißt und er in seinem eigenen Blut ertrinkt, ist eine rein akademische Frage. Philippot hat in der vergangenen Nacht kein Auge zugetan. Er hat stundenlang über seinen dreijährigen Sohn geredet. Der Gedanke an das Kind lähmt ihn. Eros Miene drückt unmissverständlich aus, dass mit ihm nicht zu rechnen ist. Mit diesem Gericht wird er sich nicht abgeben. Camille befindet sich in einem Zustand emotionaler Auflösung. Er beteuert immer wieder, Robespierre habe ihn in seiner Zelle aufgesucht und ihm einen Tausch angeboten. Sein Leben dafür, dass er sich als Zeuge für die Anklage zur Verfügung stellt. Sein Leben, seine Freiheit und seine politische Rehabilitation. Niemand sonst hat Robespierre gesehen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es so war. Komm, Lacroix, leg los! Vor 3 Tagen habe ich eine Liste meiner Zeugen eingereicht. Nicht einer von ihnen ist in den Zeugenstand gerufen worden. Ich fordere den öffentlichen Ankläger auf, mir in Anwesenheit des Volkes, das hier miterlebt, wie ich versuche, meinen Namen reinzuwaschen, zu erklären, warum mir mein Recht verweigert wurde. Das hat nichts mit mir zu tun. Ich habe nichts dagegen, dass Ihre Zeugen aufgerufen werden. Dann sorgen Sie dafür, dass es geschieht. Es reicht mir nicht zu wissen, dass Sie nichts dagegen haben. Peter Camille steht neben Lacroix, eine Hand auf dessen Schulter gestützt, als stemme er sich einem starken Wind entgegen. Und ich habe Robespierre auf meine Liste von Zeugen gesetzt. Werden Sie ihn aufrufen? Werden Sie ihn aufrufen? Fouquet! Ohne ein Wort zu sagen oder sich vom Fleck zu rühren, vermittelt Fouquet den Eindruck, er werde im nächsten Moment den Gerichtssaal durchqueren und seinen Vetter niederschlagen, was niemanden verwundern würde. Mit einem Keuchen lässt Camille sich wieder auf die Bank sinken. Doch Hermann gerät erneut in Panik. Mit einem ungeduldigen Schnalzer geht er zu den Richtern hinüber. Das Publikum ist noch ungebärdiger als gestern. Die Angeklagten sind noch ungebärdiger als gestern. So kommen wir nicht weiter. Es ist an der Zeit, dass dieses Gezanke aufhört. Es ist ein einziges Ärgernis für das Tribunal wie für das Publikum. Ich werde den Konvent um Anweisung bitten, wie dieses Verfahren fortzusetzen ist. Und wir werden seiner Empfehlung aufs Wort folgen. Das könnte jetzt der Wendepunkt sein. Wenn die Deputierten von dieser Farce hier erfahren, werden Sie vielleicht wieder zur Besinnung kommen und uns zu einer Zeugenanhörung verhelfen. Ich habe Freunde im Konvent. Viele Freunde. Glaubst du? Du meinst, es gibt dort eine Menge Leute, die dir etwas schuldig sind? Wenn das hier noch ein paar Stunden so weitergeht, wird sich dir niemand mehr erkenntlich erweisen müssen. Woher sollen wir wissen, ob man den Abgeordneten die Wahrheit sagt? Oder was sich Saint-Just einfallen lässt, um sie einzuschüchtern. Antoine Fouquier-Tinville an den Nationalkonvent. Die Angeklagten fordern mit größtem Nachdruck, dass von ihnen benannte Zeugen angehört werden. Sie rufen das Publikum zum Zeugen dessen auf, was sie als Verweigerung ihrer legitimen Ansprüche bezeichnen. Daher bitten wir sie um eine autoritative Entscheidung darüber, wie wir auf die Forderung, Zeugen anzuhören, reagieren sollen, da uns das geltende Recht keine rechtmäßige Ablehnung dieses Ansinnens ermöglicht. Paris in den Tuilerien. Robespierres nervöse Finger trommeln auf die Tischplatte. Die Lage gefällt ihm nicht. Gehen Sie, La Flotte. Ich glaube, das wird funktionieren. Ich werde zum Konvent gehen und berichten, dass eine gefährliche Verschwörung vereitelt worden ist. Glaubst du das denn? Was? Dass es eine gefährliche Verschwörung gab. Also ich verstehe die Sache mit Lucille nicht. Sie hat Dion einen Brief geschrieben und ihn aufgefordert zu handeln. Wird im Gefängnis davon gesprochen? Stimmt es? Oder hat Laflotte das sich ausgedacht, während er hier hochgekommen ist? Oder hast du ihm in den Mund gelegt, was du hören wolltest? Informanten erzählen einem immer das, was man hören will. Es wird funktionieren. Es ist genau das, was wir brauchen. Ja, aber stimmt es? Das werden wir herausfinden, wenn wir sie vor Gericht stellen. Aber erst einmal zwingen uns die Umstände zu handeln. Für mich klingt das Ganze plausibel, das muss ich schon sagen. Seit dem Morgen der Verhaftung ist sie in der Stadt unterwegs, als hätte sie etwas am Köcheln. Sie ist schließlich nicht dumm, oder? Außerdem ist Dion ihr Geliebter. Nein. Nein? Nein, sie hat keinen Geliebten. Die Frau ist berüchtigt. Das sind haltlose Gerüchte. Aber alle reden davon. Als sie an der Place des Piques wohnten, hat sie schamlos als Dantons Mätresse gelebt. Und sie hatte etwas mit Hérault, das wissen alle. Naja, das meinen alle zu wissen. Ach, du siehst doch nur, was du sehen willst, Robespierre. Nein, sie hat keinen Geliebten. Und was ist dann mit Dion? Es ist ein enger Freund von Camille. Also gut, dann ist Dion sein Geliebter. Mir ist das alles egal. Mein Gott, du gehst entschieden zu weit. Es gilt, der Republik zu dienen. Diese ganzen schäbigen privaten Affären, die interessieren mich nicht. Ich möchte einfach dem Tribunal die nötigen Mittel an die Hand geben, um diese Männer zu erledigen. Jetzt hör mir mal zu. Da wir diesen Weg nun einmal eingeschlagen haben, müssen wir ihn bis zum Ende weitergehen. Denn wenn wir zaudern, werden sie die Gelegenheit beim Schopf ergreifen und uns dahin befördern, wo sie jetzt sind. Um es in deiner eleganten Formulierung auszudrücken, ja, wir müssen sie erledigen. Ich werde dir freie Hand lassen, aber ich muss dich dafür nicht lieben. Also gut, geh zum Konvent. Sag ihnen, dass du über den Informanten Laflotte von einer Verschwörung im Gefängnis erfahren hast. Dass Lucille Desmoulins mit der finanziellen Unterstützung von feindlichen Mächten mit General Dior konspiriert hat, um die Gefangenen im Luxembourg zu befreien, einen bewaffneten Aufstand vor dem Konvent anzuzetteln und dem Ausschuss den Todesstoß zu versetzen. Und dann fordere den Konvent auf, einen Erlass herauszugeben, mit dessen Hilfe die Angeklagten zum Schweigen gebracht werden können. Und das Verfahren entweder heute noch oder morgen früh beendet werden kann. Ich habe hier einen Haftbefehl für Lucille Desmoulins. Die ganze Sache würde natürlich an Überzeugungskraft gewinnen, wenn du ihn unterschreiben würdest. Ach, es spielt ja keine Rolle. Lucille wird eh nicht weiterleben wollen. Ach. So just, wenn das alles hier vorbei ist und wenn Camille tot ist, dann möchte ich nicht deinen Nekrolog auf ihn hören. Niemand darf je wieder von ihm sprechen. Das verbiete ich. Wenn er tot ist, will ich allein an ihn denken. Nur für mich. Die Aussage von Fabricius Paris, Protokollführer des Revolutionstribunals, bei der Gerichtsverhandlung gegen Antoine Fouquier-Tinville 1795. Fouquier und sein werter Kollege Hermann, so grausam sie waren, schienen in Ehrfurcht der Staat von sich. Wusste nichts davon, dass man eine Verschwörung im Luxemburg ersonnen hatte. Was dazu führte, dass der Nationalkonvent seine Skrupel ablegte und den Erlass formulierte, der die Angeklagten außerhalb des Rechtes stellte. Paris vor dem Tribunal. Nicht damit zufrieden, mich umzubringen. Wollen Sie jetzt auch noch meine Frau ermorden? Die wollen meine Frau ermorden! Mörder! Camille will auf Fouquier losgehen, doch Danton und Lacroix halten ihn zurück. Er wehrt sich, bricht dann schluchzend zusammen. Von den Angeklagten abgewandt, beginnt Fouquier, den Erlass des Nationalkonvents zu verlesen. Es wird hiermit verfügt, dass alle der Verschwörung angeklagten Personen, die die nationale Justiz behindern oder beleidigen, außerhalb des Rechts zu stellen und ohne Beachtung weiterer Formalitäten zu verurteilen sind. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Nationalkonvent uns ans Messer geliefert hat. Fabre ist auf seinem Stuhl vornüber gesunken. Er atmet schwer. Und frisches Blut breitet sich in Flecken auf dem Handtuch aus, das er sich vor den Mund hält. Ero legt ihm von hinten die Hand auf die Schulter und zieht ihn in eine einigermaßen aufrechte Position. Die Miene des Adligen ist verächtlich. Er hat sich seine Gefährten nicht ausgesucht, aber er gedenkt, sie seinen Maßstäben anzupassen, soweit es irgend geht. Jeder Verschwörer, der sich der Gerichtsbarkeit der Nation widersetzt oder sie beschimpft, wird auf der Stelle von den Sitzungen ausgeschlossen. Wir müssen dem Gefangenen wohl Hilfe leisten. Der Moulin scheint kurz vor dem Zusammenbruch zu stehen. Die Sitzung wird vertagt. Geschworenen, es gibt noch Hoffnung. Nein, jetzt gibt es keine Hoffnung mehr. Er steht auf. Zum letzten Mal an diesem Tag hallt seine Stimme durch den Saal. Und selbst jetzt noch scheint es unmöglich, ihn umzubringen. Ich bin Danton und bleibe es bis zu meinem Tod. Morgen werde ich in den Armen des Ruhms entschlummern. Paris, Rue Marat. Sie hat noch einmal an Robespierre geschrieben. Als sie die Patrouille draußen hört, reißt sie den Brief in Fetzen. Meinen die, dass ich meine kleine Armee hier drin habe? Als sie vor der Tür stehen, hat sie ihre gepackte Tasche mit den paar Habseligkeiten, die sie womöglich brauchen wird, bereits in der Hand. Die Tagebücher hat sie vernichtet, die wahre Chronik ihres Lebens ausgelöscht. Die Katze streicht um ihre Beine. Und sie beugt sich hinunter und fährt dem Tier mit dem Finger über den Rücken. Ganz ruhig. Mach keinen Ärger. Jeanette schreit auf, als die Männer den Haftbefehl hochhalten. Jeanette. Du wirst meinem Kleinen von mir Lebwohl sagen müssen. Und meinen Eltern. Und Adèle. Richte Madame Danton herzliche Grüße aus. Und sag ihr, dass ich ihr mehr Glück wünsche, als ihr bisher zuteil wurde. Madame! Jeanette hängt sich an den Arm des Polizisten. Lassen Sie mich rasch noch eines erzählen, bevor Sie sie mitnehmen. Aber schnell. Eine junge Frau war hier. Aus Gies. Schaut sie. Sie hat das hier da gelassen. Da steht drauf, wo sie untergekommen ist. Sie wollte sich mit ihnen treffen. Aber jetzt ist es zu spät. Marguerite Dutaillard steht in einer energischen, eckigen Schrift darauf und in Klammern hastig darunter gesetzt. Aus Fleur Godard. Sie war in einem erbärmlichen Zustand, Madame. Sie ist allein aus Gies hierher gereist. Sie hat gesagt, sie hätten gerade erst von den Verhaftungen erfahren. Sie ist also gekommen. Wo ist Fleur? Zu spät. Sie legt sich ihren Umhang über den Arm. Allez. Es ist ein warmer Abend und vor der Tür wartet eine geschlossene Kutsche. Aber vielleicht wird es im Gefängnis kalt sein. Leb wohl, Jeanette. Pass auf dich auf. Vergiss uns. Ein Brief an Antoine Fouquier-Tinville. Réunion-sur-Oise, ehemals Guise, 15. Germinal, im Jahr 2. 4. April 1794. Bürger und Landsmann. Camille Desmoulins, mein Sohn, ist in seinem ganzen Wesen und seinen Grundsätzen Republikaner. Gleichsam instinktiv. Er war schon vor dem 14. Juli 1789 in seinem ganzen Wesen und aus voller Überzeugung Republikaner und ist es seither im täglichen Leben in Wort und Tat. Ich bitte nur um eines, Bürger. Stellen Sie Nachforschungen über das Verhalten meines Sohnes an und veranlassen Sie eine Untersuchungsjury, eben solche Nachforschungen anzustellen. Gesundheit und Brüderlichkeit von Ihrem Landsmann und Mitbürger, der die Ehre hat, Vater des ersten und standhaftesten Republikaners überhaupt zu sein. Jean-Nicolas Desmoulins. Paris vor dem Tribunal. Hé, Lacroix, wenn ich Coton meine Beine vermache und Robespierre meine Eier, dann kommt der Ausschuss nochmal richtig in Schwung. Paris, 16. Germinal. 5. April 1794, der vierte Tag. Die Vernehmung schreitet fort. 10 Uhr, 11 Uhr. Ermanns Hand liegt auf dem Erlass des Nationalkonvents. Ermann hat einen ermutigenden Brief zu lesen bekommen, einen Brief vom Nationalkonvent an den Kommandeur der Nationalgarde. verhaften Sie keinesfalls, wir wiederholen, keinesfalls den öffentlichen Ankläger und den Präsidenten des Tribunals. Es geht auf Mittag zu, da spricht Fouquier, Danton und Lacroix an. Ich habe zahlreiche Zeugen an der Hand, die gegen Sie beide aussagen könnten. Doch ich werde Sie nicht aufrufen. Das Urteil gegen Sie wird allein auf der Grundlage von urkundlichen Beweisen gefällt werden. Was zum Teufel soll das heißen? Was für urkundliche Beweise? Wo sind Sie? Seit gestern dürfen wir nicht mehr erwarten, dass die formalen Regeln verfolgt werden. Aber Sie haben mir versprochen, dass ich meine Verteidigungsrede fortsetzen darf. Das ist mein Recht. Ihre Rechte, Danton, sind außer Kraft gesetzt. Ich wende mich nun an die Geschworenen. Haben Sie genug gehört? Ja, wir haben genug gehört. Dann ist die Verhandlung hiermit geschlossen. Geschlossen? Was soll das heißen, geschlossen? Sie haben unsere Aussagen nicht verlesen. Sie haben nicht einen einzigen der von uns benannten Zeugen aufgerufen. Die Verhandlung hat noch nicht einmal richtig begonnen. Bestehe darauf zu sprechen. Während dieses gesamten Verfahrens haben Sie mir das Recht verweigert, zu sprechen. Sie können nicht Menschen verurteilen, ohne sie zu ihrer Verteidigung sprechen zu lassen. Ich verlange, meine Aussage vorlesen zu dürfen. Abgelehnt. Camille zerknüllt die Blätter mit beiden Händen abgelehnt, und wirft sie mit erstaunlicher Treffsicherheit in Richtung von Hermanns Kopf. Die Gefangenen haben die nationale Justiz beleidigt. Gemäß dem Erlass des Konvents dürfen sie somit umgehend aus dem Gericht entfernt werden. Die Geschworenen werden sich zur Beratung zurückziehen. Die Zuschauermenge hinter der Absperrung zerstreut sich bereits, um entlang der Todesroute und vor dem Schafott Aufstellung zu nehmen. Gestern Abend hat Fouquier 3 Schinderkarren bestellt. 3 Schinderkarren für den späteren Nachmittag. 2 Beamte eilen zu Fabre, um ihm zu helfen. Wir müssen sie alle nach unten bringen, Bürger, solange die Geschworenen sich beraten. Würden Sie bitte Ihre Hände wegnehmen? Kommen Sie, Danton. Es ist sinnlos, hier noch herumzustehen. Kommen Sie. Camille, ich hoffe, Sie machen kein Theater. Bürger Desmoulins, bitte kommen Sie mit uns mit. Und zwar ganz ruhig. Niemand möchte Ihnen wehtun, aber wenn Sie nicht ruhig mitkommen, müssen wir Ihnen wehtun. Danton und Lacroix beginnen auf Camille einzureden. Er klammert sich an der Bank fest. Ich möchte Ihnen nicht wehtun. Camille grinst den Beamten höhnisch an. Der Mann versucht vergebens, ihn wegzuzerren. Verstärkung kommt. Fouquiers Augen ruhen blicklos auf seinem Vetter. Sie werden dich sonst aus dem Seil tragen. Tragen Sie ihn raus! Einer der Beamten greift in Camilles langes Haar und reißt seinen Kopf nach hinten. Ein Knacksen ist zu hören und sein gequältes Ächzen. Im nächsten Moment haben sie ihn zu Boden geschlagen. Lacroix wendet angewidert das Gesicht ab. Ich will, dass Robespierre das erfährt. Ich will, dass er das in Erinnerung behält. Vor dem Gerichtssaal verlässt Fabre fast die Kraft. Die beiden Beamten, die ihm helfen, fassen ihn unter die Ellbogen und lehnen ihn an die Wand. Er ringt nach Luft. 3 Männer zerren Camilles schlaffen Körper an ihm vorbei. Camilles Augen sind geschlossen. Er blutet aus dem Mund. Fabre sieht ihn. Sein Gesicht fällt in sich zusammen und plötzlich beginnt er zu weinen. Mistkerle! Im Tribunal. Das wäre es dann wohl. Zufrieden? Zufrieden bin ich dann, wenn Ihre Köpfe abgeschlagen sind. Es ist so, wie Bürger Robespierre es gesagt hat. Letzten Endes kennt die Masse keine Loyalität. Es ist vorbei. Sollen wir Sie wieder in den Gerichtssaal bringen lassen? Nochmal die ganze Prozedur? Nein, ich denke nicht. Erreicht einem der Gerichtsbeamten ein Blatt. Hier ist das Todesurteil. Lesen Sie es Ihnen vor, während Sansons Männer Ihnen die Haare abschneiden. Es ist jetzt 4. Er wird soweit sein. Ihr Urteil interessiert mich einen Scheißdreck. Ich will es nicht hören. Das Volk wird über Danton urteilen, nicht Sie. Lacroix sitzt auf einem hölzernen Hocker. Der Henkersgehilfe reißt ihm den Hemdkragen auf und schneidet ihm zügig das Haar, damit der Nacken frei ist. Man breitet eine Decke über Chabot. Er hat sich aus Sein Gesicht ist blau angelaufen, er sinkt ins Koma. Nur seine Lippen bewegen sich noch. Ich habe mir das auch überlegt, Dr. Westenero. Aber ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ein Selbstmord unter diesen Umständen einem Schuldbekenntnis gleichkommt. Schuldbekenntnis? Außerdem lassen Sie es sicher nicht nehmen, dem Leichnam den Kopf abzuschneiden. Und das ist von äußerst fragwürdigem Geschmack. Man sollte dem Pöbel ein Beispiel geben. Nein. Finden Sie nicht? Wenn überhaupt, dann schneiden Sie besser die Pulsadern auf. Bitte nie. Nein. Mein lieber Camille. Wozu das alles? Sie machen uns ganz schön viel Ärger. Es gelingt Ihnen schließlich, Camille zu fesseln. Bei dem Versuch, Camille festzuhalten, um ihm das Haar abzuschneiden, ist sein Hemd am Rücken aufgerissen und jetzt hängt es ihm in Fetzen von den Schultern. Wir müssen Ihnen die Hände binden, Bürger Danton. Einen Augenblick noch. Camille, komm her. Danton nimmt Camille das Kettchen mit dem Medaillon vom Hals, in dem er eine Locke von Lucille aufbewahrt. Er legt es ihm in die gebundenen Hände und spürt, wie sich Camilles Finger darum schließen. So, jetzt. Liebe Belgierin. Es war die Sache doch wert, oder? Es war die Sache wert, aber nicht wegen der Belgierinnen. Ero steigt als erster auf den Schinderkarren. Etwas blass im Gesicht. Sonst sieht man ihm nichts an. Ich bin froh, dass ich nicht mit den Dieben fahren muss. Nur Revolutionäre erster Güte auf diesem Karren, Ero. Wirst du schaffen, Fabre? Oder sollen wir dich unterwegs begraben? Ihr habt mir meine Papiere weggenommen. Ja, ja, das machen die immer. Die Karren rumpeln durch die Straßen. Camille weint. Pont Neuf, Quai de Louvre. Der Karren schwankt und holpert. Danton stellt sich breitbeinig hin, um stabil zu stehen und Camilles schlaffen Körper stützen zu können. Camille. Camilles Tränen dringen durch sein Hemd. Was immer Danton geschehen möge, ich werde sein Schicksal teilen. Volk! Armes Volk! Man tötet dich! Man tötet deine Freunde! Wer hat dich zur Bastille gerufen? Wer gab dir die Kokarde? Ich! Ich bin Camille! Der Moulin! Genügst Eros Anforderungen nicht. Versuchen wir, in Würde zu sterben. Oh Gott, noch mal. Lassen Sie doch mal diese verdammte Aristokratennummer. Quai de l'École. Danton hebt den Blick zu den Hausfassaden. Gabriel. Er schaut drein, als erwartete Gabriel. Er dort jemanden zu sehen. Ein Gesicht, das sich hinter einen Vorhang zurückzieht. Eine zum Abschied erhobene Hand. Rue Saint-Honoré. Die Straße zieht sich ewig hin. An ihrem Ende passieren sie das Haus 366, das Haus der Duplays, dessen Fensterläden alle geschlossen sind. Ganz hinten auf dem Karren spricht der Abbé Keravenen lautlos die Sterbegebete. Als sie auf die Place de la Révolution einbiegen, hebt er die Hand zur bedingten Absolution. Omnipotens Deus, Rex Regis. Die Sonne geht unter. Bis wir alle tot sind, wird es dunkel sein. Als Ersten zerren sie Ero fort. Oder vielmehr berühren sie ihn am Ellbogen und geleiten ihn zu seinem Ende. Leben Sie wohl, meine Freunde. Und schon ergreifen sie Camille. Wer die Zuschauer in irgendeiner Weise aus der Fassung bringen könnte, muss so schnell wie möglich beseitigt werden. Camille ist mit einem Mal ganz ruhig. Ero kann nicht mehr sehen, was sein gutes Beispiel bewirkt hat, aber Camille nickt Henri Sanson jetzt zu. Sanson? Das hier ist für Annette Duplessis. Danton sieht, wie Camille mit Sanson spricht, sieht, wie der Mann das Medaillon aus seinen gebundenen Händen nimmt. Er wird nicht vergessen, es ihr auszuhändigen. Die letzten Wünsche sind heilig und er gehört einem ehrbaren Gewerbe an. 10 Sekunden lang schaut Danton weg. Danach verfolgt er alles, jedes plötzliche Aufblühen von Lebensblut. Er beobachtet jeden einzelnen Tod, bis er schließlich zu seinem eigenen geleitet wird. Sanson. Bürger Danton. Zeigen Sie den Leuten meinen Kopf. Es ist die Mühe wert. Danton wird aufs Brett geschnallt, das Brett unter die Klinge geschoben, das Brett auf den Hals geschoben, das Beil der Guillotine fällt. Stille. Camille. Ach, Camille. Lucille Desmoulins und General Dion wurden wegen Verrats vor Gericht gestellt und am 24e Germinal am 13. April 1794 hingerichtet. 22e Prairial, 10. Juni 1794. Erlass der sogenannten Prairial-Dekrete. Das Revolutionstribunal verhängt jetzt Todesstrafen auf bloße Verdächtigung hin und ohne Möglichkeit der Verteidigung. Es folgt die Hinrichtung von etwa 2500 Gegnern Robespierres. Einen Monat später, am 10. Thermidor, dem 28. Juli 1794, werden, ohne Gerichtsverfahren, Maximilien Robespierre, sein Bruder Antoine, Antoine Saint-Just und Couthon und weitere 100 Anhänger Robespierres nach einer Entscheidung des Nationalkonvents mit der Guillotine hingerichtet. Ein Befreiungsversuch scheitert. Philippe Lebas erschießt sich. Louise Danton heiratet Claude Dupin und wird im Empire zur Baronesse. Anne Terroigne stirbt 1817 in der geschlossenen Nervenheilanstalt La Salpêtrière. Charlotte Robespierre, die unverheiratet bleibt, erhält eine kleine Leibrente von Napoleon. Éléonore Duplay bleibt die Witwe Robespierre. Legendre stirbt 1795. Robert Lindé überlebt und bringt es weit. Dantons Söhne kehren in die Provinz zurück und bestellen ihr Land. Sowohl Jean-Nicolas Desmoulins als auch Claude Duplessis sterben wenige Monate nach Robespierres Sturz. Camilles Sohn wird von Annette und Adèle Duplessis großgezogen. Er besucht das einstige Collège Louis le Grand und wird in Paris als Anwalt zugelassen. Er stirbt auf Haiti im gleichen Alter wie sein Vater. Am 11. Thermidor, dem 29. Juli 1794, lässt der Nationalkonvent den Gerichtspräsidenten Herman sowie den Ankläger Fouquier Tinville zusammen mit den Richtern und Geschworenen verhaften. Sie sterben ein Jahr später unter der Guillotine. Vor dem 22e Prairial hatte das Revolutionstribunal in 13 Monaten 1220 Todesstrafen verhängt. In den 49 Tagen zwischen der Einführung des Gesetzes und dem Sturz Robespierres am 9e Thermidor wurden 1376 Personen verurteilt. Die Terrorherrschaft führte in Frankreich nach Archivunterlagen zu mehr als 16.000 Todesurteilen, vollstreckt durch die Guillotine. Obwohl Robespierre der Hauptgutachter des Tribunals war, ist nur eine Liste mit seiner Unterschrift überliefert. Das Revolutionstribunal wurde am 31. Mai 1795 abgeschafft. Das war die letzte Folge. Schreibt uns, was ihr über die Serie denkt. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare. Und jetzt haben wir noch einen Hörtipp für euch. An alle Freiheitsliebenden, ich hab da was für euch. Eine wahre Geschichte. Meine Geschichte. Ich bin Anne Bonny, die Piratin. Ich habe gekämpft, rebelliert, gemeutert, geliebt. Ich wurde gehasst, gejagt und zum Tode verurteilt. Jetzt bin ich wieder da. Als selbstbestimmte Frau und gefürchtete Piratin. Hört rein und abonniert den Hörspiel-Podcast Anne Bonny, die Piratin in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.